lobe den Herrn. Lobe den Herrn, der deinen Stand sichtbar gesegnet, der deinen Stand sichtbar gesegnet. Der aus dem Himmel, der aus dem Himmel, aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet, die Strömen der Liebe geregnet. Denke dran, was dir Allmächtige kann. Denke dran, denke, denke dran, denke, denke dran, was dir Allmächtige, was dir Allmächtige kann. Der dir mit Liebe, mit Liebe.